Wenn man bereits nach der ersten Sekunde den Takt von der Drum Machine hört, ist es wieder Zeit für deine wöchentliche Portion Starkstrom. Ampere setzt auch in dieser Woche den Defibrillator an und versorgt entdeckungsfreudige Maschinenarbeiterinnen mit dem nötigen Soundtrack für den gekonnten Booty Shake im Wohnzimmer oder den Tagtraum zur Rush Hour. Die letzte Woche haben wir wohl ein bisschen zu fest den Herbst herbei announced. Bevor uns die warmen Tage bald die kalten Schultern zeigen, sieht es so aus, als würde der Sportsommer noch eine kleine Ehrenrunde einlegen. Wie lange das der Sonnenschein anhaltet, ist unklar. Sicher ist aber, dass wir für eine weitere Woche mit Banger-Tunes aus der Schweiz und überall gegen das Grau vom Alltag ankämpfen. Während die letzten Shows brochene Beats für mehr oder weniger brochene Herzen geliefert haben, marschieren wir das mal geradeaus Richtung Sonnenuntergang. Elektro, House und alles zwischendrin mit gehörig Ausrast- und Wegdriftpotenzial gibt es während der nächsten Stunde hier bei deinem wöchentlichen Stromstoss. Natürlich immer zum Nachhören in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify und als Podcast hier beim wohl ansteckendsten Medienportal von der Alpennation. Bevor wir uns aber zu lange im Vorgeplänkel verlieren, bin ich lieber mal still und gebe hier damit den Startschuss für die 47. Folge von Ampere. Bei mir und Benni, hier auf SRF Virus. Die Folge von Ampere ist immer ein bisschen vergleichbar mit einem guten Essen unter Freunden. Man kommt zuerst mal an, gönnt sich etwas Kiels für den Vibe und freut sich auf What's to Come. Genau mit diesem Credo sind wir auch diese Show angegangen. Der Lauer und All Is Well Remix vom Track Drop Wet Gorgeous. Im Original von TB ist eine Smoothie-Affäre aus 909 und 80er Retro-Feels, die sich zur freien Stunde im Drum und zur später Stunde auf dem Dancefloor gleichermaßen richtig anfühlt. Nachdem die Aufwärmphase vorbei ist, sind wir definitiv ready for Takeoff. Coming In ist der Track Cheap Thrills von Alex Virgo, der mit seinen klassischen Synths ebenfalls im Erinnerungsvermögen von den 80s rumwielt, aber mit nice aufwirbelnder Bassline im Gang aufschaltet und das Tempo ein bisschen anzieht. holen nochmal richtig tief Luft und schweben mit den montierten Durwellen und Schulterpolster ein kleines bisschen weiter zur Sonne. Straight von der Elektrosparte vom Berliner Hype-Label Live From Earth kommt der nächste Retro-Infused Banger, der in den Credits Pamela Anderson featuret. Da die vermutlich aber nicht so cool ist, dass ihr Name verwendet wird, heisst Artist-Combo also nur Wolfram featuring Pam. Der Track «What is it like?» stellt die wichtigen Fragen vom Leben, auch wenn es in dem Fall eigentlich klar ist, dass das Ding ziemlich dope ist. Die sanft zurückgelehnte Atmos vom nächsten Track. Und zwar ist es ein Remix, den ich selber nicht wirklich daran geglaubt habe, dass er existiert, bis er dann endlich rausgekommen ist. So cheesy wie es tönt, aber Pendulum gehört zu den grössten Helden von meiner Jugend. Die Guilty Pleasure Providers aus Australien haben mit ihrem Album Hold Your Colour so ziemlich alle Räder neu erfunden, die Drum & Bass so hergegeben hat. Erst vor kurzem ist die Remix-LP rausgekommen, unter anderem mit einer Neuinterpretation vom schwedischen Lo-Fi-House-Shooting-Star DJ Seinfeld vom Track «Still Grey». Aus einer glitzerigen Liquid-DNB-Nummer ist ein nicht weniger gefühlvoller Trance-Hybrid geworden, der auf dem Highway zum Herz keine Detours macht. Nach einer kleinen Stippvisite Down Under geht es mit der nächsten Schreibe zurück in heimatliche Gefilde. Frisch aus dem Labor erreicht uns der neueste Track vom Basler Producer Avem namens 1991. Ich vermute mal sein Geburtsjahr. Das Ding ist Teil von seiner gleichnamigen EP, die heute oder halt letzten Freitag, kommt ganz darauf an, wenn ihr die Folge hört, über sein Ganglabel Locked rausgekommen ist. Die Boys und Girls zeigen nicht nur mit ihren weltbekannten Artists, sondern auch mit ihrem Label-Output, dass Basel, Berlin dicht auf den Fersen ist. Das mal aber nicht mit Berlin Attitude, sondern mit New Yorker Swag aus Bella Italia. Via im Zürcher Qualitätslabel Relish Recordings zeigt uns Aiello aus Italien auf dem Track Harlem USA, wie man den Dancefloor bereits im 2004 eben richtig seziert hat. Im Rahmen der vierten Ausgabe von ihrer Label Best Of Compilations ist das Juwel auf dem Tisch gelandet und auch knapp 16 Jahre nach dem Release hat das Ding mit ein Quäntli Zukunft verloren. Ampere. Elektronische Musik. Immer gegen den Strom. Featuren wir ja bekanntlich nicht nur Helden und Heldinnen vom Untergrund, sondern droppen auch manchmal Zündstoff von den biggest players im Game, die nicht gerade Guetta und Schulz zum Nachnamen heissen. «Fantasia» vom englischen Shootingstar Ford Romo ist ein Track, der den roten Faden von dieser Show zur Wärmedeckung gegen die Kälte vom Universum spinnt und uns mit Trance-Vibes in die Erdumlaufbahn raushaut. Von der Tanzfläche geht es zurück auf einen Chill-Out-Floor. Wir nehmen den Schub aus den Segel, verlieren den Hyperdrive und lassen uns mit einem meiner absoluten Lieblingstunes der letzten Monate sanft durch die Galaxis treiben. «Yellow Cone» von der Holländerin Oceanic ist ein Tune, der fast komplett ohne erdigende Kickdrum auskommt und uns mit immer intensiver werdenden Umdrehungen in Fieberträumen gleiten lässt. Falls du das Ding on repeat willst, gibt es natürlich alle Tunes aus dieser Show in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify. Der vorherige Track mit auf den Deep Dive genommen hat, switchen wir mit der nächsten Nummer straight up zu einem schnörkellosen Banger aus der UK, direkt von Houndstooth, einem Hauslabel vom Londoner Traditionsclub Fabric, kommt der Track Lose Again vom britischen Produzent Throwing Snow oder halt Snowing Throw, wie er sich für den Release mal so spontan umbenannt hat. Ich habe selber öfters das Privileg gehabt, dort zu spielen und auch wenn es ein bisschen an Ecken und Kanten fehlt und sie wohl die mit Abstand schlimmste airportmäßige Security haben, bleibt mir der international renommierte Club trotzdem als einer der besten Kontrollverlusttempel in Erinnerung. elektronisch und kompromisslos. Während uns die Show bis jetzt rund um den Globus gefeiert hat, bleiben wir für sage und schreibe 4 Tunes konsequent in der Heimat. Gute elektronische Musik kommt eben bekanntlich nicht nur von dort, sondern natürlich auch von hier. Wir behalten die Vibes subtil und deep. Heatwave von Lauhaus ist über das Lausanne-Label Fantastic Friends rausgekommen und schafft mit zurückhaltendem Geblubber den Balanceakt zwischen Buchlesen und Restless Leg Syndrome. Und Vodka Mate mit dem Track «Jersey Jack» von Acid Gerd und Erhalter düschlen wir Blumenhemmli gegen Netztanktop und Rooftop-Vibes gegen Bunker-Pressure und Embrace Modern Warfare auf dem Dancefloor. Es ist nicht viel dran, außer Straight-Up-Maschinenstampf mit Acid-Gezwitscher, Banger-Shit für Spoti und freie Stunden zugleich. Thank you.

Während der Großteil der Beats in dieser Episode den Hunger auf 4/4 endlich ruhig gestellt hat, geht es mit dem nächsten Track zur Abwechslung was Gebrochenes. Auf dem Track Twerk Break vom Hezekiah 369 gibt es Classic Drum Machine Rhythms, Trip die Vibes und ordentlich Bass für die Magengegend. Genau das Richtige also für gewollt spontane Schweißausbrüche. Bereits zum Saisonstart von Ampere haben wir etwas von seiner hervorragenden Neurogenesis-EP gespielt, wo kurz nach dem Lockdown über das Zürcher Imprint Drum Poet Community rausgekommen ist. Mit dieser Scheibe ist er definitiv zum Anwärter für den besten Schweizer Release vom 20 geworden. Und Jukes sind stellenweise ein bisschen random, keine Frage. Wenn man mir also sagt, dass es einen knappen Monat nachdem Cardi und Megan mit ihrer Empowerment-Hymne WAP das Internet kurz kaputt gemacht haben, bereits ein Remix oder halt ein Bootleg released wird, frage ich eigentlich eher, warum erst jetzt? Der Traxman, seines Zeichen Chicagoer Footwork-Produzent mit Legendenstatus, flippt die raunchy Vocals zum Soundtrack fürs Deo vor dem Führzeug und gibt kurz vor dem Schluss dieser Episode noch eine letzte unmissverständliche Ansage ans Tanzbein. James Corbett with a hook in it. Hope it lead. Oh, he got some money, then that's where I'm headed. CA1, just like his credit. He got a beard when I'm trying to wet it. I let him kiss and I hate that betty. I don't wanna stick, I wanna go. I wanna gag, I wanna joke. I want you to touch that little dangly thing that's swinging the back of my throat. I hate him inspired, but I need to sign it. It's going and drying, it's coming outside. Yeah, I feel that thing that the guy's behind me. I spit on his mic and I hate trying to sign me. Y'all, I'm a freak bitch, handcuff leashes. Switch my wig, make him feel like a key can. Put him on his knees, give him something to believe in. Never lost a fight, but I'm looking for a beat. In a gold chain, I'm the one that eat you. If he ate my ass, he's a bottle feeder. Big D stand for big demeanor. I can make you bust before I ever meet you. If it don't hang, then he can't bang. You can't hurt my feelings, but I like pain. If he fuck me and ask who's is it, when I ride the dick, I'ma spell my name. Don't hang, then he can't bang. You can't hurt my feelings, but I like pain. If he fuck me and ask who's is it, when I ride the dick, I'ma spell my name. Stop, make it drop. It's a wet ass pussy. Now get a bucket and a mop. It's a wet ass pussy. I'm talking rock, rock, rock. It's a wet ass pussy. Macaroni in a pot. It's a wet ass pussy. Now from the top, make it drop. It's a wet ass pussy. Now get a bucket and a mop. It's a wet ass pussy. I'm talking rock. Nach dem exzessiven Booty-Workout der Puls viel zu hoch wäre, um euch allein zu lassen, entlassen wir euch mit dem letzten Tune dieser Episode ein weiteres Mal im Kosmos. Der Track «Rising in Cancer» von Amygdala aus der Schweiz ist eine Hypnosetherapie erster Güte, die während 6 Minuten das Raum-Zeit-Kontinuum einfriert und das Angstzentrum im Hirn erfolgreich abschaltet. Das Ding ist auf dem blutjungen Label «Was Watch» im Rahmen von ihrer ersten Compilation rausgekommen. Ich bin definitiv gespannt, was die Gang für das Jahr noch in der Hinterhand hat. Bevor wir also komplett den Boden unter den Füßen verlieren, verabschiede ich mich besser von der 47. Folge von «Ampere». Natürlich findet ihr alle Tunes von dieser Episode in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist und die ganze Show nochmal zum Nachhören auf dem einschlägigen Podcast-Portal, außer auf Spotify, denn dort ist Visa nicht cool damit. Egal ob auf dem Streaming-Gigant oder nicht, dein liebster Stromstoß kehrt auch in 7 Tagen wieder zurück aus dem Kellerabteil. Danke, sind ihr wieder dabei gewesen und wir hören uns nächste Woche, obviously bei Ampere, mit mir und Benny, hier auf SRF Virus.